So viel Milch habe ich ja noch nie auf einem Haufen gesehen. Oh ja, ja, natürlich. Ruhe bitte, bitte. Ein Märchen zur Krümelung bei Radio Plau. Bitte. Ja, wunderschönen guten Abend in dieser Sendung Allmählicher Zerkrümelung hier am Sonntagabend. Ich bin live im Studio und heute habe ich ein ganz schönes Thema. Wir werden eintauchen in die Vergangenheit der punkmäßigen Betrachtung der DDR aus dem Zonenrandgebiet der alten Bundesrepublik. Ich komme ja selber aus Kassel und deswegen war das für mich jetzt auch naheliegend und auch sehr erquickend, mich dieses Themas anzunehmen, weil ich selber meine Kindheit da in den 80er Jahren in Kassel, in der Nähe von Kassel so verbracht habe. Und in Kassel ist aber auch ganz Großartiges entstanden und wir werden mal so in die musikalischen Untergründe und Kellerräume der Stadt Kassel 1979 bis 1983 ungefähr reinschauen und gucken auch, wie die DDR von dieser Perspektive aus betrachtet wurde. Da gab es nämlich in Kassel damals das Label Iron Curtain Records und Bands wie eben Neues Deutschland. Die sind 1980 entstanden oder so und waren zumindest Anfang auch identisch mit einer Band, die noch vorher da existiert hat, nämlich Rexiv. Und zur Kernbesetzung haben Peter Hartmann, Sabine Hartmann und George Hampton gehört. Da ist dann noch später Bernd Kleppin dazu gestoßen. Und ja, 1981 wurde dann dort in Kassel bei Iron Curtain Records das Album BRD DDR aufgenommen, was halt diese Motivlage, den Blick aus dem Zonenrandgebiet quasi aufgreift. Jetzt freue ich mich sehr, denn ich habe den damaligen Sänger Peter Hartmann live hier mit dem Studio. Hallo. Hi. Hi, hi. Na, warst du schon mal in Leipzig? Bist du ja schon mal hier gewesen? Ja. Ja, ja, aber erst nach der Wende. Okay. Sonst waren wir eigentlich immer nur in Berlin, Ost-Berlin. Und ich habe das jetzt ja schon kurz angeteasert jetzt, diese Schallplatte BRD DDR von Neues Deutschland, ehe wir jetzt halt in die Tiefe gehen und alles genau analytisch durchdringen, werden wir erstmal ein Stück davon hören, denn sonst weiß man ja nicht, worum es geht. Und du hast auch noch sehr schöne Sachen mitgebracht, ja. Kassetten nämlich und auch Singles und diverse andere Medien, Fanzine sogar auch. Da wird es einiges zu besprechen geben, ja, auf jeden Fall. Und ja, jetzt hören wir erstmal Neues Deutschland von dieser Platte, von der BRD-Seite allerdings, nicht von der DDR-Seite. Ja. Die Seite, die erste, direkt von Schallplatte. Großartig war das von der Gruppe Neues Deutschland und jetzt müssen wir natürlich mit den Anfängen beginnen, vielleicht auch mit dieser Gruppe Rexiv oder mit den ganz Anfängen. Wie hat das für dich eigentlich begonnen? Du bist ja nicht ursprünglich aus Kassel gekommen, wie hast du zu Punk gefunden in dieser Zeit? So, und beschreib mal die Zeit und wie du da hingefunden hast quasi, ja, zu dieser Art von Musik. Also ich komme eigentlich aus Göttingen, was noch dichter an Ostzone lag. Und Göttingen ist eine feine, liebe, kleine Studentenstadt und Kassel ist eine hässliche, graue, halb zerstörte Arbeiterstadt. Und irgendwie hat es einen da hingezogen, oder ein paar zumindest. Es gibt auch viele, die in Göttingen geblieben sind. Und wir haben dann auf dem Messinghof gewohnt. Der Messinghof ist ein altes Industriedenkmal, riesig groß, ziemlich im Arsch. Und da haben wir am Anfang auch das Videostudio der GHK, also der Hochschule für Bildende Künste, gehabt. Wir haben alle visuelle Kommunikation studiert. Und zu der Zeit, ja, ich weiß nicht, diese Jazzrock-Mafia hatte uns fertig gemacht, ne? Also Billy Cobham und wie sie alle hießen, die haben uns den Nerv getötet. Und dann kamen irgendwie plötzlich die Ramones und in Deutschland Duff und Suicide raus und jeder von uns hatte schon mal zumindest ein bisschen auf irgendein Instrument rumgeballert und dann haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir die Gruppe Rexiv auf und haben ganz viele Videos dazu gemacht, hatten dann bei den Veranstaltungen, sollte das so ein bisschen wie Divo aussehen, also alle hatten weiße Overalls an, wir hatten da 20, 30 Fernseher und irgendwelche Cut-Ups und haben eigentlich nur Krach gemacht, aber schönen Krach. Und das haben wir so 79, 80 gemacht und dann kam aber langsam irgendwie hoch, dass wir eigentlich ein bisschen politischer sein wollten und es wurde auch zu viel in unsere Videos rein interpretiert, was wir immer gar nicht verstanden haben. Wir hatten einfach nur Szenen zusammengeballert. Und dann hatte einer die Idee zu sagen, hey, wir machen mal ein neues Deutschland. Wir wohnen hier an der Grenze und das war ja quasi ein eingeschlafenes Land, also Ostzone, Westzone hat nichts gemacht, also Zonenrandgebiet war tot. Kassel war nicht sehr lebhaft, so ein bisschen wie Karl-Marx-Stadt, natürlich sehr breite Straßen haben, die sich in den 50er Jahren oder so, es gab auch Architekten wie die Treppenstraße zum Beispiel, ich habe den bei meinem Zivildienst übrigens mal gepflegt, der die Treppenstraße da gebaut hat, aber sonst war Kassel ja auch architektonisch ein bisschen wie DDR ähnlich. Absolut, also auch schöne Baulücken, Baracken. Und an jeder großen Kreuzung eine Untertunnelung. Es war damals das Nonplusultra der zukünftigen Verkehrsforschung, dass man da in Kassel probiert hat. Man hat ganze Stadtteile weggerissen, Schneisen rein und schöne breite Straßen gebaut. Also der Flair war schon ziemlich geil. Iron Curtain hat dann angefangen. Wer hat das genau gegründet und was war dann Iron Curtain 001 sozusagen? Naja, das waren die Studenten von der Hochschule für Bildende Künste, die da draußen das Videostudio von der GHK mehr oder weniger ihr eigen nennen durften. Hm. Wir hatten unten einen großen Übungsraum, wo wir Krach machen konnten und oben drüber war ein Videostudio mit ganz alten Japan-Standard 1-Geräten, also wirklich, die wogen 5 Kilo, wog der Rekorder und die Kamera, die natürlich nur schwarz-weiß machte und eigentlich kaum Bilder, wog nochmal und man hatte ungefähr 20 Minuten Zeit, dann war der Akku durch. Das war auch ganz cool, weil Super 8 war ja damals noch preisgünstiger sozusagen und Video war schon ein bisschen komplizierter auch und teurer als Super 8, oder wie habt ihr das damals? Ja, nee, das war der Hammer. Du konntest irgendwie plötzlich Sachen aufnehmen und auch Sachen wieder löschen und wieder neu aufnehmen. Das war natürlich vollkommen neu. Und wir hatten auch nicht so viele Bänder von der Schule bekommen, also was wir da alles wieder löschen mussten, weil wir wieder was neue Idee hatten und so. War einfach Anfänge von Video. Wir haben, glaube ich, schon die ersten Videoclips gemacht. Da gab es das noch gar nicht. Du hast mir jetzt die New Age Single hier gegeben. Hm. Sag mal was drüber. Was ist da drauf? Was war das? Ja, das war unsere, ja, quasi die erste Produktion. Und wir waren unglaublich stolz. Und dann war abends irgendwie in Kassel das Ingenieurfest. Inkfest hieß das immer. Und wir sind mit der Single dahin und die lief dann den ganzen Abend, weil wir logischerweise auch den Plattenspieler bedient haben dann, also haben wir übernommen. Und das war noch eine Single, die hat der George. Der George war, glaube ich, der musikalischste von uns. Der kam auch aus Berlin. Der hat die eigentlich in Eigenregie aufgenommen. Und das war quasi das erste Produkt von Iron Curtain Records. Weißt du, wo die aufgenommen war damals in Kassel? Hattet ihr ja so eine Verbindung zu Ebel Tonstudios? Der Ebel war noch unser Videotechniker damals. Also der ist eigentlich am Staatstheater Tonmeister gewesen, aber kannte sich auch mit Video aus. Und der musste die Geräte immer wieder reparieren, wenn wir sie kaputt gemacht hatten. Und wir hatten keinen guten Draht zu ihm, weil er eigentlich alles sauber und ordentlich haben wollte und wir alles dreckig und unordentlich. Das hat nicht so gepasst. Und ich meine, dass der George damals auch schon zu diesem Harris Jones gegangen ist. Music Lab in Berlin war das. Genau, so, da sind wir dann auch das erste Mal hin. Dann hören wir uns mal New Age an. Jo. Ich hoffe, ich habe 45 richtig und nicht. Ja, 45. Musst du nur bei Rex aufpassen. We'll be right back. Ja, da war es auch schon zu Ende. Abrupt. Abrupt, aber immerhin für eine 45er doch ja. Ein Maxi-Hit beinahe. Ja, cool. Wir waren jetzt bei den Anfängen. So, wie hast du denn den Messinghof dann? Was waren so deine ersten Eindrücke? Es war ja doch so ein auch historisches Gemäuer quasi. Wie bist du dazu? Kannst du dich noch dran erinnern, dein erstes Mal, als du da warst? Und wie habt ihr das dann euch so eingerichtet und ausgebaut? Als ich das erste Mal da war, dann ging es erstmal darum, ob ich da überhaupt wohnen darf. Weil irgendwie hat dann auch Albrecht Genin, so ein Graffiti-Künstler, gewohnt. Und der zog aber aus und dann hatten die ein Zimmer zu vergeben. Und dann habe ich erstmal irgendwie unten im Musikraum mit angefangen. Der war auch noch nicht fertig, also im Proberaum, so Matratzen aufzuhängen und sowas. Und man mochte mich, ich mochte sie und so blieb man. Und der Messinghof wurde da in dem Jahr genau 300 Jahre alt. Und dann haben wir erstmal ein Stadtteilfest organisiert. Das heißt, mit dem Professor auch ja viel gelernt über normale Arbeit, Sozialarbeit, also auch mit Bürgern reden. Und der Kindersportverein hatte eine Hüpfburg und irgendwie hat man draußen ein Bierzelt, wo wir die Wahl des Mr. Hercules gemacht haben und so. Also da hat man erstmal so ein bisschen einen Verein gegründet, diese ganzen Geschichten hier, eingetragener Verein und sowas alles, hat man ein bisschen gelernt und wir hatten diesen Musikraum und das Videozeug, ne? Und dann haben wir irgendwann eine Annonce aufgegeben, Student sucht Fernseher, und da kamen viele Omas, Opas, nette Menschen, die uns Fernseher, und die haben wir dann abgeholt und dann hatten wir plötzlich 30, 40 Fernseher und dann konnte man, der Strom hat's mitgemacht, richtig was aufbauen, den Krach dazu machen, und wir hatten oben, konnten wir Videos schneiden. Am Anfang nur immer nacheinander, dann hatten wir irgendwann sogar einen Schnittrekorder, wo man so einen Knopf hatte, den konnte man permanent drücken, und es gab immer einen Schnitt, ohne dass er am Ende kaputt war. Und das war sensationell, Farbe noch nicht, aber schwarz-weiß war gut. Es war also so nebeneinander von Kunsthochschule und dann eben aber auch Konzertort und auch so eine Art Wohnort, so eine Art, ja, wie eine kleine Kommune mit einem Wagenplatz oder so, stelle ich mir das jetzt vor. Es gab sogar einen Wagenplatz. Es gab drei Zirkuswagen, die standen da auch. Da wohnten auch Leute drin. Wir wohnten da alle und du bist halt morgens aufgestanden und bist ins Nebenzimmer gegangen und warst im Videostudio. Und das war geil. Kannst du den Stadtteil ein bisschen beschreiben? Also Kassel hatte ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht so eine Punk-Infrastruktur mit Szeneviertel. Und das war jetzt vielleicht auch nicht das typische Szeneviertel Bettenhausen. Nein, Bettenhausen ist das Arbeiterviertel gewesen. Also das liegt quasi auf der anderen Seite der Fulda, und die auf der westlichen Seite der Fulda wohnen, sind nicht in den Osten gefahren. Und die im östlichen Teil wohnten, konnten sich den Westen nicht leisten. Es war also quasi wieder wie DDR im Kleinen, also abgewrackt, grau, oll, runtergekommen. Hm. Und Leipziger Straße, geil. Ja, Platz der Deutschen Einheit, der Kreisel war auch nicht weit. Und später war da mehr dann, also in den späten 80er Jahren war der Spot dann da auch angesiedelt, dass es dann irgendwann dahin gelangt. Und wer jetzt bei der letzten Dokumenta gewesen ist, der wird auch da einige Orte gefunden haben, die jetzt heute da eine Rolle spielen, weil eben damals vielleicht die Pionierarbeit da wurde. Also ich meine, man ist vielleicht keine direkte Abfolge, aber damals hat so einiges da in diesem Teil der Stadt vielleicht auch begonnen. Ja, weil du musst dir vorstellen, du kamst aus Göttingen, da gab es halt Studentenkneipen und Diskos und was weiß ich alles. Und dann kamst du nach Kassel und da gab es nichts. Die Hacienda hatte gerade wegen Drogenproblemen zugemacht. Das war so die Kneipe, die man aus Kassel auch aus Göttingen auch kannte, wo man sagte, hey, das ist so ähnlich wie das Podium in Göttingen. Das hatte zugemacht. Es gab irgendwie in einem ganz oben beim Herkules gab es ein Einfamilienhaus, wo es eine Kneipe gab. Und das war's. Es gab keine Disco oder keinen Laden für andere Leute oder irgendwas. Und am Anfang gab es ja auch nur 10 Punks, 5 Mods und 3 noch irgendwie andere. Also Kassel ist halt auch keine Metropole wie Berlin. Es war sehr überschaubar und es gab keinen Grund, diese 2 Mods von den 5 Punks zu verprügeln oder so. Man war froh, dass es die wenigstens gab. Ne? Wir hatten das angefangen mit Konzerten dann da im Messinghof. War das dann gleich so eine Sache oder hat sich das dann so langsam erst entwickelt? Das ging ratzfatz. Also erstmal haben wir natürlich gemerkt, hoppsa, hier gibt es ja einen Raum und da passen auch notfalls Leute rein, wenn wir da noch einen Durchbruch machen. Wir haben einen Getränkeautomat von irgendeiner Brauerei bekommen, den durften wir selber füllen, also haben wir immer Hansapilz reingemacht, das war so das billigste Dosenbier, was es gab. Und dann haben wir festgestellt, hoppsa, da passen Leute rein, hier können wir ja auch andere Bands spielen lassen. Und dann hat sich das sehr, sehr schnell entwickelt. Dann merkte man, nach Limburg gab es so die ersten Connections zu Corpus Christi und Wirtschaftswunder. Nach Frankfurt, Pfannhaus und warte, jetzt muss ich auf die Liste gucken, ich kann mir das ja alles gar nicht merken. Die hießen auch irgendwie Middle Class Fantasies, genau. Ja, die kam aus ja, Frankfurt. Ja, das war diese Frankfurter Ecke und dann kam aus Hannover irgendwann die 39 Clocks und Andy Giobino. Und ja, und alle fanden es eigentlich immer sehr witzig bei uns, da zu spielen, weil es war immer der Deal, was wir an Bier verkaufen, das kriegen wir. Und was an Eintritt reinkommt, kriegt ihr. Ihr könnt auch bei uns pennen. Das war eigentlich ganz super Zeit. In welchem baulichen Zustand war eigentlich der Messinghof damals? Das ist ja doch ein altes Gebäude gewesen. War das durch diesen Einzug der Videoklasse dann schon doch ein bisschen? Nein. Oder war es relativ? Du musst dir vorstellen, es ist ein 300 Jahre altes Haus. Das steht und bleibt stehen. Da geht nichts groß kaputt. Es regnet mal rein und es hatte keine Dachrinnen. Aber direkt kaputt gehen konnte nichts. Ne, solange die Fenster noch heile waren, konntest du heizen. Es war eine Monsterheizung, die uns echt aufgefressen hat zu der Zeit. Warmes Wasser gab es auch nicht. Also zum Duschen ist man in die Hochschule gefahren. Und wir konnten einfach machen, was wir wollten. Und dann blieben die Leute auch länger. Und man, irgendwann kam dann der Padelun rüber, hatte irgendwie sein Super-8-Festival, der kam. Man lernte immer mehr Leute kennen, aber es blieb immer ein kleiner Kreis und es gab dann noch keinen Salzmann und keinen Spot und gar nichts. Ein bisschen war es ja doch auch Stadtrandgebiet, es war jetzt nicht sehr zentral gelegen in Kassel. Nee. Es gibt in Kassel eigentlich auch kein Zentrum. Ne? Also diese Fußgängerzone ist auch nur eine ausgebombte breite Straße, wo in der Mitte die Straßenbahn fährt. Alle 5 Jahre. Ne? Dokumente, dann blüht diese Stadt auf, dann laufen ganz witzige und toll gestylte Leute rum und danach, buff. Okay, wir machen nochmal einen kleinen musikalischen Break. Lied 2 von der BRD-Seite hören wir jetzt. Quatsch ich zu viel? Ein abruptes Ende. Also ja, das auch kurze war, Punk-Songs und so. Ja, das war durch die Ramones befohlen, ne? Kurz und knackig. Nicht zu lang, genau. Ja, zunächst habe ich mir dann auch so Zeitschriften vorgenommen, versucht so Bezüge historisch aufzuarbeiten und wir werfen jetzt auch so einen Blick in die Zeitschriften Sounds und Specs. Die Specs von April 1981, da war ein Neues Deutschland im Interview und George Hampton, der ja ein Teil von Euro Neues Deutschland Konfiguration war, sagt er, Zonenzug soll die Transit-Atmosphäre auch nach Berlin beschreiben, ist auch den Neubauten gewidmet. Wie waren denn eure Bezüge nach West-Berlin damals? Oder George kam ja quasi aus Berlin, das war wahrscheinlich dann schon auch ein enger Bezug. Seid ihr oft dann nach West-Berlin gefahren? Ja, wir sind also oft unsere Freunde und Bekannten an der Bergmannstraße besuchen gefahren. Die wohnen dann natürlich auch alle nicht mehr. Das ist ja auch mittlerweile Touristengebiet. Und im Nachhinein muss ich sagen, hups, das waren gar nicht so viele Leute. Man hat irgendwie doch viele Leute kennengelernt. Also irgendwann der Uli Radke, der kam aus Göttingen auch. Der spielte bei Mechanik Destruktiv Schlagzeug am Anfang. Den haben wir mal besucht. Dann lernte man, da war dann auch so ein kleiner Kerl, ein ganz witziger. Der hieß Alexander von Borsig, der da jetzt heute bei Neubauten noch mit rumspielt und auch dann irgendwann in Wolfhagen irgendwie bei Haunted House war. Also es hat sich alles so zusammengemuschelt. Und viele aus Messinghof sind später dann auch wegen Bundeswehr eben nach Berlin gegangen, ne, die Jüngeren alle, damit sie nicht zur Bundeswehr mussten. Ne. Das war ja so der, Berlin war ja ein Zufluchtsort für alle, die keinen Bock auf Bundeswehr hatten. Ne. Das hat sich auch so fortgesetzt, also du hast jetzt Mechanik-Destruktiv-Kommando erwähnt, halt so eine Gruppe, da habe ich auch so einen Roman übrigens von dem Sänger Volker Hauptvogel, hat mal einen Roman geschrieben, der die Zeit so ein bisschen beschreibt, auch dass das auch so in so einer Piratenradio-Szene dann, so also Piratenradio gemacht hat in West-Berlin halt und wie er dann auch zu Punk gefunden hat und der kam, glaube ich, aus Bremen nach Berlin. Also auch so ein typischer Werdegang halt, dass man irgendwie halt aus so einer Weststadt dann nach Berlin flieht oder so ein bisschen und dann das auch, ja, da sehr diese Freiheiten, eben West-Berlin hat ja einen besonderen Status halt dann auch so ein bisschen. Ja. Hattest du mal die Idee, nach West-Berlin zu gehen oder hat sich das nie so gereizt? Nee, ich hatte mich mit dem Kreiswehrersatzamt in Göttingen noch sehr rumgeschlagen. Und in dem Moment, wenn du eine Einberufung bekommen hattest, konntest du quasi nicht mehr abhauen. Dann durftest du, oder hättest natürlich auch machen können, hättest auch nichts machen können, aber irgendwie, ich glaube, das hing mit dem, wenn du einen Einberufungsbefehl oder Musterungsbescheid bekommen hattest, dann musstest du irgendwie, dann warst du verknackt. Und ich hatte dann Gott sei Dank vasomotorische Kopfschmerzen und einen polyvalenten Drogenabusus in meinem Rezept und die Göttinger meinten immer noch, nee, dich kriegen wir schon und dann rahm ich in Kassel und die meinten gleich, nee, an so Leuten werden sie nicht interessiert und dann war das erledigt. Aber die alle, die quasi den Bescheid dann nicht bekommen haben, die sind ja zu Tausenden nach Berlin geflüchtet, logischerweise. Gab es auch so, also du hast ja auch schon erzählt, dass da so ein durchaus so ein Hin und Her gab, so Padelun zum Beispiel war ja auch ein Künstler und der in Berlin dann war und dann aber auch nach Kassel gezogen ist. Also gab es da so einen durchaus einen regen Austausch zwischen diesen beiden Städten, Kassel und West-Berlin? Naja, die Berliner haben auf uns immer schön bergab geguckt, weil wir haben ja aus dem Zonenrandgebiet, während sie diese geballte Macht ja um sich rum hatten. Insofern, ja, sie waren immer ein bisschen von oben. Aber die nach Berlin gezogen waren, das war ja auch wieder ein Unterschied, bis du ein Berliner war oder bis ein Zugezogener, da kannte man viele und irgendwie war es in Berlin genauso wie überall ein kleiner Haufen Leute, die sich eigentlich, die nicht viel miteinander zu tun hatten, aber wenn du so im Nachhinein guckst, die Namen tauchen immer wieder irgendwie irgendwo an irgendeiner Stelle auf. Das sind ja auch gewisse Stadtteile halt, in Kreuzberg war, wo am Anfang nicht so viel Punk, habe ich jetzt bei Wolfgang Müller, der hat ein Buch über Subkultur in West-Berlin, die genaue Geschichte so ein bisschen nacherzählt, der von Die tödliche Doris. Und er meint, dass in Kreuzberg am Anfang erstmal nichts war, halt, weil das Punkhaus war so das erste. Das war so eine mehr oder weniger Kneipe-Disco. Aber das war dann in den 70er Jahren schon. Dann kam eben sowas wie das, ja, weitere Orte dazu. Das, ja. Was waren für euch dann so Anlauforte in Berlin? Bei uns war es definitiv Bergmannstraße. Also in der Bergmannstraße kannte man mindestens 10 Häuser, in denen irgendwelche Leute, die man kannte, wohnen. Das war Kreuzberg wahrscheinlich. Das ist heute diese Stadt, wo die Touris durchgeschoben werden und witzige Sachen kaufen können. Ja, ja. Die sind da halt alle weg mittlerweile. Und dann gab es das Mitropa. Und da war auch mal so ein Counter-Festival. Und ich meine, damals haben wir auch so eine Connection zum Bernd und zum Padelun hingekriegt. Und der kam dann wiederum nach Kassel mit seiner Alle Macht der Super 8 hieß es, glaube ich. Ja. Hatte so verschiedene Filme von Berliner Leuten gezeigt. Und Padelun ist dann gleich da geblieben. Hattet ihr zu den Neubauten oder so, zu der Szene Malaria-Neubauten dann irgendwie einen Bezug? Ich war mal in irgendeiner Kneipe, die war da auch an der Gneisenauer Straße und da hat er an der Theke gestanden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. War auch eine ganz schöne andere Welt dann, Berlin halt von Kassel aus betrachtet. Ja, deswegen, nein, du hattest auch immer so ein bisschen so, wir haben glaube ich auch nie in Berlin einen Auftritt gehabt. Hm. Weil irgendwie, das war da nicht gewünscht, glaube ich. Die wollten so ein bisschen unter sich sein und waren ja auch ganz toll. In der Sounds 12, 1981 wiederum ein Gespräch mit euch und ein Bericht auch von Dietrich Diederichsen, der so ein bisschen auch ja, beschreibt da, wie Texte entstehen. Liebe kennt keine Grenzen, von einer Bildschlagzeile entlehnt oder Wildwuchs von entsprechenden Slogans aus der DDR. Was waren also so Motive in euren Texten und wer hat die Texte geschrieben bei Neues Deutschland? Ach, die Texte haben wir im Allgemeinen sind die entstanden unten im Raum. Ne, und wir haben halt eifrigst Bildzeitung gelesen und zum anderen aber eben auch aus dem Osten Neues Deutschland, wenn man sie denn mal kriegte. Und diese ganze Textur Ost-West, die war so genial. Also auf der einen Seite ist es ein antifaschistischer Schützwall und bei Bild hieß es die Trennlinie durch das Herz Europas. Ne, also dieser ganze Widerspruch, Löwenthal, Schnitzler und so weiter, das war ja Stoff ohne Ende. Also wir müssten eigentlich nur die Slogans zusammensuchen. Ne? Also jeder jeden Tag mit guter Bilanz. Also es hing in der DDR, ich weiß nicht, Bus überall hing, aber riesengroß. Und das war ja einfach der Stoff. Ne? Die DDR war so eine Art Parallelwelt, die ihr vielleicht nicht so gut gekannt habt. Überhaupt nicht. Oder die dann aber so eine Art Möglichkeitsraum war für bestimmte ironische Bezüge, weil auf eurer Platte habt ihr dann auch so quasi angegeben, dass ihr eure Gitarre vom VEB so und so aus Bitterfeld ist und eure Kleidung gesponsert von aus Karl-Marx-Stadt ja, und so weiter. Ja, Plast und Elast aus Schkoppau. Ja, das waren die Schilder, die man sah, wenn man in Transit langfuhr. Ne? Da hingen oberhalb, oben an der Brücke hingen immer diese Schilderchen. Und allein Schkoppau war ja schon gut, aber Plaste und Elaste aus Schkoppau war, ja, mehr. Was will man mehr? Ich kann das auch nochmal genauer kolportieren hier. Peters Jacke von Kombinat, Textima Eisleben, Bienes Hosenanzug von HO Industrieladen Zwickau und Bienes Schuhe und Georgs Hose von Plastikverarbeitungsbetrieb Leuna und die Gitarre vom VEB Haushaltselektrik Möckern. Möckern ist sogar Leipzig, glaube ich, beinahe. Und dann die Frisuren allerdings von Revolutionär Hairstyling Kassel. Ja, ja. War das jetzt frei erfunden alles oder gab es? Ja, ich weiß es, also wir haben es irgendwie zusammengemuschelt wahrscheinlich. Also irgendwie Möckern gibt's und ein Plast- und Elastenladen gab es sicherlich auch. Und ja, vielleicht haben wir noch einen Song um die Abwechslung hier. Ja, wir hören noch einen Song von der Platte. Ja, die Songs sind kurz, aber wir machen auch gleich weiter. Jetzt habe ich noch einen weiteren historischen Bezug aufgegriffen, nämlich in der Sounds Juni 1982. Das war auch so eine Zeitschrift, die neben der Specs relativ verbreitet war, bundesweit. aus Hamburg, glaube ich, kommen, während die Specs dann in Köln wiederum ansässig. Ja, das war wie Beatles und Rolling Stones. Also die waren sich nicht so richtig grün, aber eigentlich waren beide gut. Ja, da gab es dann auch so Abgänge, die Trich Dietrich sind dann, glaube ich, von der Sounds zur Specs rüber gewechselt. Ja, und die haben sich immer, wer ist die bessere? Pop Rocky oder Bravo. Statt froh zu sein, dass es zwei gab, ne? Ja. Ja, wie gesagt, das ist so eine Vorausschau auf Ende Juni und die Documenta 7, die dann ja auch im 1982 stattgefunden hat. Carmen Knöbel aus Düsseldorf sollte da irgendwas organisieren und ja, später ist dann natürlich noch mehr dann in Kassel passiert zur Documenta. Das wird vielleicht auch noch ein Thema sein dann, was da so alles 1982 wirklich passiert ist. Aber da ist auch ein Foto von Neues Deutschland drin, wo ihr vor der Zentralbildabteilung der DDR-Nachrichtenagentur ADN steht. Erinnerst du dich an diesen Ausflug nach Ostberlin und war das war das ein erquickender? Habt ihr da auch Leute getroffen in Ostberlin oder war es nur so ein kurzer Abstecher dann halt nach Ostberlin? Es war saukalt. Es war irgendwie im Januar, Februar und wir hatten gesagt, Mensch, wir müssen da drüben mal ein paar Fotos machen. Und dann haben wir also überall natürlich wunderbare Motive gefunden. Jeden Tag mit guter Bilanz oder eben dieses ADN oder es gab eine Brücke, da stand riesig groß Neues Deutschland, so Werbung drauf für die Zeitung. Also wunderbar. Aber es war sackkalt. Insofern, es war glaube ich so kalt, dass selbst in Ostberlin da am Alex keine Punks waren. Weil wir waren auch am Alex und wir sind immer sehr alleine auf den Fotos aus. Also ich glaube, aber man hatte eigentlich auch gar nicht so die Augen. Man wusste auch ganz wenig über den DDR-Punk, muss man sagen. Seid ihr einfach so rüber oder hattet ihr Westberliner Bezugspersonen bei euch, die ein bisschen besser sich auskannten? Nee. Wir hatten so einen schwarzen Volvo, weil in der DDR der Honny und so, die fuhren ja auch alle einen schwarzen Volvo. Also hatten wir einen schwarzen Volvo-Kombi, da passte auch unser ganzes Equipment rein. Und dann hatten wir irgendwann, weiß ich noch, zum Ende hatten wir diesen Tagesumtauschsatz noch, diese, ich weiß nicht, was es war, 25 Mark oder so. Hm. Und die musstest du irgendwie loswerden, das war richtig schwierig, ne? Weil wir hatten gedacht, hey, da gibt's irgendwie so tolle DDR-Style-Sachen und die kaufen wir uns. Und dann waren wir da in irgendeinem Markt in Ostberlin und es gab gar nichts. Ich bin, glaube ich, mit 10 Telefax-Vordruckblöcken wieder nach Hause gekommen und das restliche Geld, ich weiß nicht, das haben wir irgendjemandem geschenkt oder so, weil wir haben nichts gefunden. Ich habe mir 1987, als ich in Weimar war, dann grüne Tusche und einen Füller gekauft im Treffwarenladen. Da gab es auch so einen Robotron-Computer mit 16 Kilobyte, glaube ich. Da war ich sehr begeistert, den da zu sehen, weil ich ja auch so mich für Computer interessiert habe, für Commodore 64 und so. Und ja, ich war erstaunt. Aber sonst war ich ja auch nur ein, zwei Mal im Osten, weil ich auch ein bisschen späterer Jahrgang bin dann. Hm. Ja, hattet ihr auch dann die Idee ins Auge gefasst, in der DDR mal aufzutreten? Das gab es ja so illegale Konzerte von Gruppen wie die Tödliche Doris oder die Toten Hosen haben auch mal da gespielt. Ja, ja. Nee, Hut ab. Also gerade dieses Hosenkonzert, das war echt mutig. Fand ich gut. Nee, hatten wir nie. Hatten wir nie, weil diese DDR war irgendwie so was Graues, Nebulöses und ich glaube, das wollten wir uns irgendwie auch erhalten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, weil ich wusste, dass wir hier heute reden, habe ich überhaupt erstmal über Punk in der DDR dieses Buch mir reingezogen. Und das ist eben Höllenunterschied, ne? Wir hatten eigentlich alle Türen offen und konnten machen, was wir wollten. Wir brauchten keinen Berechtigungsschein, um in irgendeiner dämlichen Pinte zu spielen. Und die durften alle unten in der Kirche, in den Gemäuern und was weiß ich, wo die sich überall hin verkrochen haben, um überhaupt ihr Zeug zu machen. Und wenn sie irgendwie öffentlich auffielen, wurden sie von der Stasi erstmal 6 Monate weggesperrt. Also vollkommen andere Geschichte, ne? Ja klar, da war Kassel dann doch, obwohl der äußerlichen Ähnlichkeiten, aber dann war es doch anders halt natürlich. Ja. Und du kamst nicht auf die Idee, also dass man da drüben... Wir haben es einmal, ich glaube, es steht irgendwo probiert da mit Amiga, dass die unsere Platte veröffentlichen. Das wurde nie beantwortet, das Schreiben. Aber ansonsten, keine Ahnung, nee. Hm. Wo hättest du da ansetzen sollen? Beim Bundesgrenzschutz? Ja, klar, die DDR hatte durchaus was. Ich habe auch in den Memoiren, in diesem Roman von Volker Hauptvogel von der Gruppe Mechanik Destruktiv Kommando nachgelesen und der hat auch gesagt, dass die DDR dann doch auch ja nicht so, ja, es war nicht so schön. Also man hatte dann doch keine Bezugspunkte in diesem Ostberlin da halt, obwohl er da ja lange gelebt hat, dann in Westberlin, das vielleicht einfacher war, mal rüber zu gehen halt und Aber auch er meinte halt, dass das dann ja doch nicht so naheliegend war, da so Kontakte. Nein, es war wirklich auch ernüchternd. Es war definitiv ernüchternd. Ja, dann doch auch ein gut überwachter Staat war, wo es auch eine gewisse, dann ja auch die Punks hatten ja auch dann gewisse Konsequenzen zu befürchten. Ja, die waren arm dran, arme Schweine, ehrlich. Ja, wir hören vielleicht nochmal, oder jetzt habe ich auch noch als nächstes die Frage nach dem Studium an der HBK, du hast ja Grafik da studiert. Und was war das eigentlich dann für eine Szene an der Hochschule oder so? Hat sich das dann auch gegenseitig, ich meine, ihr wart so ein kleiner Zirkel, vielleicht standet ihr auch nicht prototypisch für die Gesamtheit der Studierenden dann an der HBK. War das dann so ein abgeschotteter Zirkel, die Videoklasse? Oder ja, es war sogar förmlich, mit gewissen Fachbereichen hatte man Zwist, also es gab relativ neu diesen Fachbereich visuelle Kommunikation, deswegen auch Video. Und wir können jetzt auch audiovisuelle Kommunikation davor hängen, das haben wir halt gemacht. Dann gab es irgendwie vom Voss irgendwie so einen wirklichen Filmabteilung, die sehr marxistisch angehaucht waren, kommunistisch. Mit denen kamen wir gar nicht klar, weil die irgendwie diesen Zynismus, den wir irgendwie in uns drin hatten, den hatten die überhaupt nicht auf der Reihe. Dann gab es da so eine Mattschule, haben wir immer gesagt, das waren die, die da mit Ton rumgemacht haben. Da konnte man aber gut duschen, was wir zu Hause nicht konnten. Es gab aber auch vom Kramer irgendwie Gestaltung und sowas. Da gab es irgendwie, es gab gute Sachen und schlechte. Aber wir waren eigentlich, ja, gemein gesagt, wirklich nur zum Duschen da, ne? Wie waren das dann? Ihr habt ja dann Kassetten gemacht mit Neues Deutschland, aber auch dann eben die Platte. Wart ihr nun ein Kassettenlabel oder ein Plattenlabel oder sollte sich das dann so ergänzen halt so ein bisschen? Auch? Na, sagen wir, es war vollkommen klar, dass man kein Geld damit verdienen kann. Also man musste auch nicht irgendwen fragen, ob man da einen Vertrag kriegt oder so, sondern wir haben einfach gesagt, die jetzt da sind, das können wir aufnehmen. Kassetten kann man duplizieren. Und Iron Curtain Records fanden wir irgendwie als Label, weil es gab irgendwie auch kein anderes Label, wo wir überhaupt hätten fragen können. Haben wir gesagt, nee, dann müssen wir das eben selber machen. Ne? Um jetzt diese Ebene der Kassette und wie die Kassette klingt nochmal aufzufächern, hast du mir ja auch eine Kassette mitgebracht. Klar, 80 Sampler, Sample and Hold, das war ein Düsseldorfer Label, wo so Compilations rausgekommen sind, auch mehrere, glaube ich sogar halt. Und da seid ihr drauf, neben anderen Gruppierungen, die damals eben so in dieser Kassettenszene unterwegs waren. Ja, ich glaube, Klaus Schefschek hat das gemacht. Ja, okay, Klaus Schefschek, auch bekannt von, ja, hat auch selber ganz, ganz gute Schallplatten da veröffentlicht. Ich habe eine von ihm. Ja, nein, vielleicht heißt die, glaube ich, auch eine ziemlich tolle Platte. Und da sind halt so Gruppen drauf dann wie Roter Stern Belgrad, Blässe, die so für diese Düsseldorfer Szene vielleicht gestanden haben. Ja, und das war auch wieder so ein Konglomerat von verschiedensten Leuten, die immer mal in dem, mal da, also Pyrolator und Plan und was weiß ich, ne? Und ja, aber auch eben zwei Kasseler Bands, nämlich Neues Deutschland und Die Helden. Das war dann so ein bisschen eine Gruppe, die versucht hat, in die Richtung The Clash zu gehen. Absolut, vielleicht. Heute noch. Also wenn sie noch spielen würden, würden sie heute noch Joe Strummer nachmachen. Also das waren eigentlich drei Gymnasiasten. Das war so der erste Kontakt eigentlich nach Westkassel, die dann irgendwann auch zu uns gezogen sind. Gosto hat dann später in Berlin den Pinguin Club, der war eigentlich relativ bekannt für Kassel, für Berlin. Und hat dann sogar den Verein, Fußballverein Pinguin gegründet und die spielen, glaube ich, Berlin-Liga mittlerweile oder so. Also auch witzige Geschichte. Und sie waren totale Clash-Fans. Von morgens bis abends hörten die Clash. Das hört man raus auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Platte von denen. Und wir hören jetzt aber erstmal von dieser Kassette, weil Kassette doch auch einen sehr reizvollen Sound immer hat. Ja, das hört sich richtig scheiße an. Graues Fleisch ist das, glaube ich, auch. Ja. Mehr als recht, Rausfleisch aus allen Löchern, sterben doch ist Wasser und man sitzt hier in der Kneipe. Man sitzt hier im Schwimmbad und man sitzt hier auf dem Bahnhof. Man sieht sie Tag ein und man sieht sie Tag aus. Oh, sie sind so schön anzuschauen. Schön, ihre Haare sind so hübsch. Ihre Blicke sind so sanft, ihre Hände sind so zart. Sie lecken ihre Lippen, dass die Köpfe sich verdrehen. Oh, sie sind so schön anzusehen. Die Helden dabei noch schon mit so einem kleinen Exkurs ins Ärztemäßige. Das war schon ein bisschen weniger The Clash. Ja. Ja, genau. Wir machen Gosso, weiter. Der Gosso hatte eine Gitarre, das war zu witzig. Das kommt jetzt auf einem anderen Stück wahrscheinlich richtig gut raus. Die war definitiv nicht zu stimmen. Der Paul hat immer versucht, die zu stimmen und er hat sie ihm in die Hand gedrückt und dann war das Ding schon wieder total quer. Von den Helden kommt auf jeden Fall dann noch mehr später. Genau. Jetzt haben wir noch andere Gruppen so rausgesucht. Sammler ist so eine Gruppe, die auch aus dieser Szene kam. Kannst du darüber was sagen? Ja, das waren, glaube ich, die Vorgänger von Helden. Da hat doch der Matt Craver, glaube ich, gesungen. Und der Matt hat später dann am Anfang hier Atari Teenage Riot. Da war er mit drin, der ist leider auch schon tot. Der kam aus England mit dem Glenn zusammen. Also, und am Anfang hat er dann noch da mitgesungen und dann hat er sich aber Richtung Grepp und Per Angelo rüber und dann haben die alleine als Helden weitergemacht. Hatte das auch was mit Dr. Misch dann zu tun eigentlich? Das war auch so eine. Dr. Misch, erzählst du das mal, was das war? War so eine Rap? Ja, das, irgendwann kamen Angelo und Matt aus London wieder und hatten, ich glaube, Sugar Hill Gang The Message oder so dabei. Und das war Musik, die man noch nicht gehört hatte. Und wir fanden das ganz witzig, haben dann auch mal probiert, so ein Ding auf unserer Platte zu machen. Das war aber auch noch nicht so, ja, also rapmäßig nicht geglückt, aber ansonsten sehr witzig. Und dann haben die das eben probiert. Ne? Dr. Misch war, glaube ich, die erste deutschsprachige Rap, oder behaupteten sie jedenfalls, keine Ahnung. Ich meine, man konnte ja alles behaupten damals. Mit dem späteren Hip-Hop-Vergleich ist natürlich immer noch eine sehr frühe Phase, aber auch der Hip-Hop, der damals aus New York kam, klang ja noch anders. Halt, Sie hat auch so ein Breakdance-Compilation auf Europa Records, Europa-Kassetten, das war so ein kleines, wo man so die ersten Breakdance-Bewegungen eingeübt hat, halt die prototypischen. Und im Fernsehen gab es dann Eisi Gulb, der da so eine Sendung gemacht hat bei ZDF und wo immer die Bewegungen vorgemacht wurden, die man dann vor dem Fernsehbildschirm nachahmen konnte. Das siehst du mal, wie weit das Fernsehen damals schon war. Schlimm auf jeden Fall. Also man hätte gerne darauf verzichtet vielleicht, aber ich war damals erst 12, glaube ich, als ich Breakdance kennengelernt habe und noch beeinflussbar auf jeden Fall. Ja, Sammler haben wir jetzt kurz erwähnt und jetzt hören wir auch ein Stück, nämlich Be Yourself von dieser sehr frühen, ich glaube Iron Curtain war auch eine sehr frühe Single dann. Das ist, glaube ich, die vierte oder so gewesen. Und dazwischen hatten wir dann auch wieder Kassetten und Platten waren ja auch teuer. Man musste nach Berlin zu Harris Jones, ansonsten konnte man da nirgends was aufnehmen. In Kassel gab es ja schon gar nicht, zumindest hatten wir noch keine Connections. Und deswegen waren Platten ja auch teuer, weil man musste sie bezahlen und verkauft kriegte man die Dinger ja nicht. Ging das gut mit so Vertrieben und so damals? Nein. Oder gab es so Anfänge von Independent-Vertrieben? Ja, okay, klar, aber da war dann ja wieder das so ein Randgebiet das Problem. Ne? Also die Hamburger haben für sich darum gemacht, die Düsseldorfer für sich. Ich weiß noch, wir waren irgendwann beim Xau, haben uns unsere neue Deutschlandplatte nur so, einfach weil wir ihn kannten, vorgespielt. Und er meinte dann gleich, oh Mensch, das Snare, das müsste aber anders knacken und so. Und ja, nee, wir waren schon ein eigener Haufen. Okay, Sammler. You'll be happier. You'll be happier. Das war Gostos Gitarre. Super. Hall-Effekte waren schon erfunden damals. Ja. Ja, ziemlich großartig auf jeden Fall. Klang auch gut. Also das war dann wahrscheinlich auch in West-Berlin aufgenommen in diesen... Ja. Harris Jones Music Lab. Das war irgendwie das Einzige, was man auch bezahlen konnte. Also es gab sicher noch viele andere Studios, aber das war so... Der Insider-Tipp, wenn du billig eine Platte machen willst, dann geh in das Studio, da, ich weiß nicht, vielleicht 1000 Mark, 2 Tage, 3 Tage oder so. Hm. Also es war finanzierbar. Jetzt habe ich noch einen weiteren historischen Bezug. Ich habe so ein historisches Fanzine auch vor mir liegen, das Bauernblatt aus Bocholt. Ein typisches Punk-Fanzine. Und im Oktober 81, da wird so ein Auftritt beschrieben der Bands Neues Deutschland aus Kassel und Corpus Christi aus Limburg in der Trompete in Düsseldorf. Genau gesagt, 25. September 1981 scheint ihr da aufgetreten zu sein. Erinnerst du dich selber noch dran an diesen Auftritt in Düsseldorf? Ich hätte nie gedacht, dass wir mal in Düsseldorf gespielt haben, um ehrlich zu sein. Wir hatten irgendwann mal ein Interview im Ratinger Hof mit dem Süddeutschen Rundfunk, weiß ich noch, aber... Also im Westen ging es ja, die hatten ja auch keine Ahnung vom Ostzone und Zonenrandgebiet. Die lebten da in ihrem Luxus und in ihrem elitären Düsseldorf und alles toll. Und ich weiß noch, wir haben einmal in Moers gespielt. Ah, bei den Jazz-Tagen? Im Rahmen dieser Reich- und Berühmt-Tournee, die wir gemacht haben mit Corpus Christi. Und da stand eigentlich nur die Bar- und Kneipenbesatzung an der Theke. Es war, glaube ich, gar keiner da. Und wir standen so 20 Meter entfernt auf der Bühne. Und die interessierten sich auch einen Scheiß, so was wir machten oder was wir zu sagen hatten. Und ich glaube, da haben wir eine Dreiviertelstunde lang ZZ-Zonenzug gespielt. Ne? Und das war Maxi-Version. Ja, und es war wirklich herrlich. Aber im Westen... Die hatten auch kein Verständnis eigentlich für diese Ostzone und so ein Randgebiet-Geschichte. Wo seid ihr überall getourt? An Limburg, vermute ich. Limburg hat man natürlich gespielt. Wir waren in Hamburg. In Süden ging es eigentlich auch nicht. Ich glaube, Hanau war das südlichste. Also mit München und so, weil die haben auch so einen Dialekt, den verstehen wir gar nicht so richtig. Hat man auch nichts mit zu tun. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer da in Stuttgart oder München oder sonst wo irgendwie was gemacht hätte groß. Also Marionette war auf jeden Fall so eine Gruppe, die bekannt war, aber sonst... Okay. Ja, also eigentlich war nur ein abschreckendes Beispiel diese Spider-Murphy-Gang, die dann da irgendwie... Und dann ging es ja eh los, ging im Fernsehen und so, und dann hat es eh keinen Spaß mehr gemacht. Und Hannover wäre auch noch naheliegend, so von... Ja, Hannover ist so eine... Hannover ist für einen Göttinger das, was Frankfurt für einen Kasseler ist. Ne? Also in Kassel gilt eigentlich als Sibirien Hessens. Ne? Also Frankfurt, wow, geil, alles drumherum geil. Hm. Und irgendwie einmal in der Woche wird auch irgendwie so ein kleiner Bericht über Kassel abgelassen, dass der Herkules wieder umgebaut wird oder so. Und ähnlich ist es Göttingen, ist halt ganz Südniedersachsen. Da ist also Hannover irgendwie dieses mediale Zentrum und Göttingen ist, naja, so eine kleine Universitätsstadt. Und insofern hat die auch zu Hannover genauso wenig Bezug eigentlich wie zu Frankfurt. Aber da gab es gute Leute. Hier 39 Clocks waren sehr witzig. Es gab noch zwei Bands, die haben auch mal bei uns gespielt, aber deren Namen habe ich nicht parat. Und... Ja, nee, aber die Limburger waren eigentlich unsere Freunde. Wir waren wirklich befreundet, weil die eigentlich in so einem ähnlichen Scheißkaff gewohnt haben, wo ringsrum nichts war. Und dann die Wirtschaftswunder, Radierer, Corpus Christi, das waren witzige Jungs. Mit denen hatten wir viel zu tun, haben viel bei uns gespielt, ja. Die haben es ja auch geschafft, dann doch eine gewisse Identität aufzubauen für so eine Stadt wie Limburg. Ich war später sehr fasziniert von neuseeländischen Gruppen. Die wurden ja in der Specs dann auch immer ziemlich gehypt. Und da konnte man sich auch, wenn man selber von so einem Ort in Nordhessen kam, gut mit identifizieren. Yeah. Mit so Bedingungen, die so Gruppen wie Tall Dwarfs oder The Clean in Neuseeland auf dem Label Flying Nun hatten. Yeah. War das bei dir auch so, dass du manchmal dann auch Sympathien entwickelt hast für so andere Leute, die auch aus eher dann doch provinziellen Aus erbärmlichen Verhältnissen. Ja, nee, logisch, weil kamen wir ja auch. Und du merktest irgendwie in jeder größeren Stadt, wo du warst, auch wenn du in Hamburg warst, ach, das kennen die doch alles schon, ne? Das können die alles besser und wir haben abwärts und was weiß ich. Nee, das war immer schon so, aber das fand ich eigentlich sogar ganz spannend. Ja, wir sind immer noch bei Neues Deutschland, auch der Platte. Ich wollte sie ja auch einmal komplett durchspielen heute, mal sehen, ob ich das noch schaffe. Ich würde nochmal einen Song weiter skippen dann auf jeden Fall, aber ja, also genau, was noch so war, wie hat sich in Kassel dann eigentlich die Szene entwickelt, das interessiert mich ja auch, weil ich dann doch zu den Nachgeborenen gehöre, die sich da gar nicht mehr so reindenken können. Es gab dann den Messinghof, hat sich das dann auch entwickelt? Du hast das Kensington erwähnt, was es dann irgendwann gab. Ja, sagen wir mal, Höhepunkt dieser Anfänge war eigentlich die Documenta, ich glaube die siebte, das war 1982. Da machte dann plötzlich irgendwelche Jungs, ich weiß nicht mehr, wo sie herkamen, ein paar sind sogar in Kassel geblieben, die hatten einen alten Laden irgendwie angemietet, der Gott sei Dank auch in Bettenhausen war, also ganz sehr fußläufig von uns. Und das hieß Kensington und da spielten jeden Abend auch Bands. Also wir haben da auch öfter gespielt und die Helden und wer alles, aber ich glaube, die Hosen haben damals ihr zweites oder drittes Konzert da gegeben. Die kamen irgendwie aus Bremen und haben irgendwie stundenlang eisgekühlter Bommelunder gespielt, weil sie konnten auch nicht mehr. Das war ganz schön. Und in der Vorgruppe war dieser Markus, der dann später mit Ich gebe Gas, ich will Spaß oder wie das hieß, eigentlich, ja, das ging gar nicht mehr, also das haben wir überhaupt nicht mehr vertragen. Aber die Toten Hosen waren ganz witzig. Dann war Minus Delta T aus Frankfurt, die waren bei uns auf dem Messinghof. Und während die Documenta war, bist du abends nach Hause gekommen und überall lagen Leute und pennten. Die kannte man auch gar nicht, man kam auch nicht groß ins Gespräch, aber war okay, der Messinghof war einfach komplett gefüllt. Und das war eigentlich, ja, die Hochzeit dieser Kasseler Geschichte, weil einfach unheimlich viele andere Leute kamen. Wir haben dann das Lager gemacht, haben uns also selber eingesperrt, damit wir nicht raus konnten. Und ja, nach der Documenta ist mehr oder weniger dann langsam, aber sicher alles so, hat sich verflüchtet. So eine Gruppe Subotnik habt ihr dann quasi als Kunstkollektiv sozusagen gegründet? Ja, wir haben rausgekriegt, dass es in der DDR Subotnik gab. Und das war, Subotnik ist freiwillige, natürlich nicht bezahlte, gemeinnützige Arbeit. Also, was weiß ich, Dreck aus dem Park holen oder irgendwie sowas. Und die Idee fanden wir dann eigentlich auch sehr toll und haben uns dann so Uniformen besorgt, so Polizeiuniformen. Haben uns erstmal eingesperrt und ein Lager gemacht, hatten so einen Raum zum Pennen mit lauter Matratzen. In der Esse haben wir gekocht, es gab jeden Tag einmal Essen für uns. Danach mussten wir alle mit dem Wind nach Westen gucken, jeden Tag. Und nebenan in dem Übungsraum haben wir einen Marsch geübt, also gleichzeitiges Trommeln. Mit dem Professor und Padlun, was weiß ich, wer da alles bei war. Und dann haben wir einmal einen Test Ausfall auf dem Bürgersteig in der Leipziger Straße gemacht und haben 100 Meter entgrünt, also die Kanten schön sauber gemacht, mit Schubkarre alles weggefahren und eine Absperrung und so. Und das war schon gut. Und dann sind wir eben einmal auch, haben wir gesagt, so jetzt müssen wir zur Documenta, also ganz Leipziger Straße über die Fulda bis zur Documenta, sind einmal durchs Documenta-Haus gelatscht, immer schön trommelnd und in diesen Uniformen und alle machten Platz. Das war schon mal irgendwie ein unheimlich gutes Erlebnis. Also wenn da 10 Leute im Stechschrittmarsch mit Trommeln langgehen, geht alles zur Seite. Das war nett. Und wir einmal durch die Documenta und dann gibt's dieses fröhliche Volksfest Zissel in Kassel einmal im Jahr. Und da konnten wir nicht mehr, das war dann auch am Platz der Deutschen Einheit. Da haben wir gesagt, so jetzt, hier ist Schluss. Wollten mit der Straßenbahn nach Hause fahren und dann haben die uns in ihr Zelt gezerrt und uns ein Bier nach dem anderen Freihaus, ne? Alles schön Freibier, gebt den Jungs noch ein. Es war interessant. Dokumenta war dann wahrscheinlich doch auch so ein Punkt, wo viele Leute nach Kassel gekommen sind und gerade die 1982 dann, da auch, wurde auch in Specs und Sounds sowohl dann doch ziemlich intensiv besprochen, weil es dann auch so ein Konzert wohl gab in irgendeinem Keller, ich weiß gar nicht mehr, wo war das, weißt du noch, wo das gewesen sein könnte? Vielleicht. Welches Konzert war das? Weißt du's? Es war wohl eins, was, wer hat da gespielt, vielleicht gab es da auch mehrere Konzerte damals auf jeden Fall, mit bekannten Gruppen Malaria, glaube ich. Aus Berlin. Und weitere Gruppen, Neubauten, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber also theoretisch könnte es auch in Kensington gewesen sein, aber das war kein Keller, keine Ahnung. Das war halt sehr interessant. Kassel war so eine blöde, graue Arbeiterstadt an der Zonengrenze halt und langweilig und eu. Und alle 5 Jahre gab es so einen Bumm. Dann liefen da bunte Leute mit Sonnenbrillen und toll angezogen oder anders angezogen und andere Leute rum und es gab Kunst und alle waren ganz wow und natürlich die in der Hochschule auch alle, die Dokumenta ist da, ist ja auch eine schöne Institution. Und wenn die dann wieder weg waren, dann blub, ist alles wieder zusammengebrochen. War die Blase wieder geplatzt. Und ich weiß nur, wir wollten damals auch, haben gedacht, Mensch, wir können ein bisschen Geld verdienen und haben so T-Shirts gedruckt. University of Falkland und so, fanden wir alles total gut und aber keine Sau wollte es haben. Ich erinnere mich auch aus den 90er und 2000er Jahren dann an die Dokumenta, dass das immer auch ein guter Anlass war, um Häuser zu besetzen, dass dann doch immer mal auch Häuser aus Besetzungen toleriert wurden über einen gewissen Zeitraum von circa 3 Monaten, solange wie die Dokumenta eben gehen. Ja, und ja, dann ist, also ich erinnere mich an einige, in der Holländischen Straße war dann so ein besetztes Haus irgendwann mal, der dann Öfen sich geholt haben aus Leipzig. Das war schon in den 2000er Jahren, weil sie keine Heizung hatten. Ja, wir hatten irgendwann, einmal im Jahr war immer dieses Ingenieurschulfest, da haben wir dann auch gespielt und irgendwann kam einer auf die Bühne. Also alles, was es überall in den großen Städten gab, gab es in Kassel nicht. Es gab auch nicht viele Punks und viele Mods oder sowas. Es gab 20 Punks und 5 Mods und die verstanden sich auch gut, weil was hätten die sich auch noch gegenseitig auf die Glocke hauen sollen oder so, ne? Also war alles sehr, sehr nett und klein und dann kam da einer auf die Bühne und das war dann das erste Mal, wir haben ein Haus besetzt. Und alle, na, toll, klasse. Und aber die Presse und keiner ist drauf eingegangen überhaupt und nach einem Monat war dieses Haus eben nicht mehr besetzt, weil die alle wieder zurück zur Mutti oder was weiß ich, wohin gefahren waren. Also es war in Kassel hat eigentlich nichts funktioniert, so wie es hätte funktionieren sollen. Ja, auch in der ganzen restlichen Republik. Wahrscheinlich auch, ja, ja. Ja, wir hören nochmal ein Stück von der Platte. BKA, ja, das war auch ein häufiges Liedmotiv, glaube ich, auch bei so Platten, der Platte von Hansaplast oder so. Eben damals war auch die Zeit, als dann die RAF dann doch etwas intensiver verfolgt wurde und es einige Anlässe für Liedmotive gegeben hat. Ja, natürlich, das war Feindbild Nummer 1 eigentlich. Ich habe auch noch mal einen kurzen Bezug und jetzt zu einem Text, den Wolfgang Müller verfasst hat von der Band Tödliche Doris, auch Subkultur West-Berlin 79 bis 89. So ein Buch, was ganz gut die damalige Zeit in West-Berlin beschreibt und auch die Bezüge eben zum Osten und auch die Bezüge zur DDR. Ich lese mal kurz draus vor. Immer mehr und mehr sogenannte Faulenzer, Ausgeflippte, Taugenichtse, Freaks, Arbeitsscheue, Verrückte, Gescheiterte, Tagediebe und Armeedienstverweigerer flüchteten in den 80ern nach West-Berlin. Dabei strahlt der Westen sowie der Osten den Flair ungewohnter Unwirklichkeit aus. Ost-Berlin erhält durch seine Koexistenz mit West-Berlin eine unwirkliche Aura, während West-Berlin die Unwirklichkeit Ost-Berlins aufnimmt, ohne dass dabei die jeweiligen Gegenstücke miteinander verschmelzen. So bilden sich Traumzonen, es entsteht Raum für Unwirklichkeitsgefühle. Von Bewusstlosigkeit bis zu übergenauen, ungewichteten Wahrnehmungen über einen in sich selbst verschachtelten Traum aus Wohlbefinden und Alb. Alle Möglichkeiten können hier in unterschiedlichsten Räumen miteinander koexistieren. Begrenzt von unsichtbaren Mauern können sie wahrgenommen und aufgespürt werden. Am perfektesten lässt sich Selbstverwirklichung offensichtlich in Unwirklichkeitsgefühl erleben. Die westdeutsche Wirklichkeit findet sich jedenfalls eingebettet in einen Terror des Selbstverständlichen, dessen Normativität erstickt und erdrückt. Ja, das war eine kurze Beschreibung dieser Ambivalenz halt von diesem Ost und West, was so nebeneinander und vielleicht eben, dass die DDR natürlich auch gerade dadurch, dass man sie eben dann doch nicht so genau gekannt hätte, wie eben die Punks von Paranoia in Dresden, natürlich so einen gewissen Möglichkeitsraum, dass man sich alles Mögliche da eben reingedacht hat. Also wenn man die DDR auch hauptsächlich aus diesen Transiterfahrungen des durch den Durchreisens gekannt hat oder so. Bist du häufig nach West-Berlin dann und wie bist du mit dem Zug? Ihr seid immer mit dem Volvo gefahren dann, hast du erzählt? Ja, als wir den Volvo hatten, sind wir natürlich auch mit dem schwarzen Volvo gefahren, was aber überhaupt uns keine Vorteile gebracht hat, aber auch keine Nachteile. Aber das war immer so ein ganz komisches Gefühl, da lang zu fahren. Ne? Dann war da hinten ein Trabi. Und du durftest ja nur 100 fahren. Und dieser Trabi fuhr 99,5. Und dann hast du dich dem so langsam im Minutentakt genähert. Und dann stand aber auf der Brücke meinetwegen jetzt so ein Wob-Auto. Und dann wusstest du nicht, kann ich den jetzt mit 100,5 überholen? Weil der fährt ja nur 99,5. Oder dauert das zu lange? Und man wird, ne, also es war wirklich so unterschwellig, so ein Horror. Hoffentlich holt uns hier jetzt keiner ab. Paranoid vielleicht. Ne? Ja, klar, weil im Westfernsehen war das ja alles graue und scheiße und gefährlich und Stasi. Also du konntest ja halt so ungefähr keinem trauen, ne? So kam es rüber. Ich habe nochmal ein Musikbeispiel auch herausgegriffen, nämlich die Gruppe Corpus Christi, mit denen ihr auf Tour wart. Die haben nämlich auch tatsächlich ein Stück DDR-Sprache, nämlich das Stück Plan soll auf einer Kassette in die Tat umgesetzt. Und ja, kannst du was über Corpus Christi noch sagen? Was war das für eine Gruppe? Das war auch, ja, das war auch wieder so ein Mischmasch. Also Wirtschaftswunder war irgendwie die wahrscheinlich bekannteste und auch musikalischste, sagen wir mal, oder musikalischste Band, die so auch Musik fürs Ohr gemacht haben. Und da spielte auch der Schlagzeuger, ich komme jetzt gar nicht mehr auf seinen Namen, unheimlich lieber Kerl, und der spielte dann auch wieder bei den Radierern mit. Und da spielte auch der CB, hat da gesungen, der wieder bei Corpus Christi war. Und da war auch dieser Peter Lack, der später beim HR irgendwie seine Langegger-Geschichte hatte. Also die muschelten sich auch so. Es gab nur 10 Musiker, sie wollten aber 50 Bands machen. Also musste man sich immer wieder vereinen. Es gab ja doch in vielen Städten dann auch so experimentellere Ansätze. In Hannover gab es sowohl Hansaplastern, die so doch ziemlich populär waren. Ja. Dann aber auch sowas wie Kosmonautentraum und so Sachen, die dann doch ein bisschen weniger leicht zugänglich waren. Halt. Ich habe, als du mich hier eingeladen hattest, da habe ich mich da überhaupt mal wieder zurückbegeben in die Zeit. Und das ist schon sehr witzig. Also der von den Toten Hosen, ich weiß nicht, der Schlagzeuger oder von ZK war er noch, der ist dann nach Bremen und hat die Mimis gegründet, die haben dann auch wieder bei uns gespielt, die wusste aber nie, was das irgendwie, wie, wo, wer da mit wem mal im Bett gewesen war, keine Ahnung. Ne? Ja, doch, komplizierte Beziehungsgeflechte. Ja, nee, man durfte einfach machen, ne? Das war schon okay. Cool, also Plan soll von Corpus Christi. Yeah. irgendwas mit Steckrüben. Ja, da gibt es eine ganz witzige Geschichte. Das war in Hanau auf dieser unglaublichen Reich- und Pyrrhom-Tour. Und war eigentlich ganz witzig, war auch ziemlich voll. Und ich habe dann relativ mit so Feedbacks und dem Mikro vor den Lautsprechern habe ich die Hochtöner zersägt. Und die Leute, denen das der Laden gehörte, waren so ein bisschen mehr so eine Rockertruppe. Und das wurde irgendwie immer heißer. Und dann, und Peter Lack hatte Metallsticks. Ja, also nicht normale Holzsticks, sondern er hatte Metallsticks. Und die waren teuer. Und dann mussten wir relativ fluchtartig den Laden verlassen und er hatte seine Metallsticks vergessen und wollte immer zurück und wir mussten alle, hey, nein, geh da nicht wieder rein, du kriegst aufs Maul. Ich will meine Metallsticks. Ja, ja, das war witzig. Ich habe auch klammheimlich jetzt die Plattenseite gewechselt zur DDR-Seite. Da ist mein Lieblingssong An der Leine nämlich drauf und da steckt auch so ein bisschen was Rap-artiges mit drin. Dr. Misch war da, glaube ich, auch mit dabei. Ja, vielleicht kannst du ja, da durften alle mitmachen. Misch. Da durften der und ja, ja, und tiefe Zufriedenheit, da durften alle. Da hat ja ganz Kassel mitgesungen. Dr. Misch haben wir auch, glaube ich, schon so kurz erklärt, so ein bisschen eben so eine Art frühes Rap-Annäherung halt aus Kassel. Aber halt vielleicht dann auch noch nicht so, wie man Rap später dann kennengelernt hat. Um ehrlich zu sein, ihr müsst es mir jetzt mal vorspielen. Ich kenne es gar nicht mehr so. Weil, es enthält schon so ein bisschen Gesprächgesang, aber vielleicht. Ja, ja. Das waren die ersten Versuche. Wachsen müsst ihr allein. Die Wellen sind dicke. ist heutzutage in vielen Ländern der meistgefragte. Das liegt wohl größtenteils daran, dass dieses Papagei sprechen kann. Dein Hansi spricht schon nach wenigen Tagen. Du kannst ihm nun auch bald mal was fragen. Manche brauchen nun mal ein wenig länger. Zu denen bist du eben etwas strenger. Du darfst nur nicht die Geduld verlieren. So ist das immer mit zahmen Tieren. Dein gefiederter Freund liebt dich sehr. Und darum geht's, was willst du mehr? Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch das Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter. Wir hören noch TV After Midnight, das sich da anschließt und auch ja eins meiner Lieblingssongs ist. After Midnight, da sind wir vielleicht auch schon an der richtigen Stelle, um nochmal ins Film, in die Filmsache nochmal reinzubohren. Todd Hampton und so, der hat ja auch Video gemacht dann und auch so einen Horrorfilm dann später gedreht, glaube ich. Die Rückkehr der widerlichen Würmer oder so hieß er, glaube ich. Wie war das? Der ist dann in die USA gegangen und hat das da gedreht oder war es in Kassel gedreht worden? Das fing schon in Kassel an und dann ist er aber, das war auch eigentlich wieder eine witzige Geschichte, der Messinghof, also der Professor war mit seiner Kleinfamilie eingezogen. Meine Frau, also Carola und ich, hatten auch schon ein Kind und wohnten auf dem Messinghof. Und da wohnte der Michael Wiedemann, so ein Künstler auch, der auch schon kurz vor Kind war. Also es war mehr oder weniger so eine Kleinfamiliengeschichte geworden aus der ganzen Punk-Geschichte. Und George wohnte da noch, als ziemlich Druffi-Typ. Und dann kam, um den loszuwerden, kam dem Lobeck eigentlich, also dem Professor, nur die Idee, ihm wie heißt das, wenn man ins Ausland darf? Ein Stipendium nach Amerika zu geben, was er dann auch gemacht hat. Und dann war George auch raus und wir konnten dieses Zimmer auch noch mit nutzen, quasi, was vorher. Und Das war ja ganz witzig. Aber George war ein witziger Typ und ich kenne den Film nicht, muss ich gestehen. Hm. Aber es haben wieder Marco Bröker und wieder Leute aus Kassel und so haben da am Anfang mitgemacht. Klaus Baumann, der Barney, also der heißt heute Nick Barlow Junior, macht ganz tolle Fotos. Der war eigentlich immer unser Kameramann und Video und Fotograf. Der war auch mit in Ost-Berlin damals. Und mit dem hat er damit angefangen, ob er dann den in Berlin, in Amerika weitergemacht hat oder schon in Kassel, keine Ahnung. Ich kenne das Werk nicht. Für mich später war dann auch der Filmladen in Kassel ein ganz wichtiger Ort, so später 80er. Da habe ich Bad Taste von Peter Jackson, so einen Horrorfilm gesehen und so. Aber war das damals, ist das damals auch schon entstanden? So, da gab es ja auch so ein Dokumentarfilmfestival oder war das dann doch eher so eine andere Szene? Das ging relativ parallel los. Also plötzlich gab es oder gab es damals zu der Zeit, machte der Schlachthof auf. Der war im Kasseler Norden. Eigentlich das Einzige, was man mit Bettenhausen so ein bisschen vergleichen konnte, da war mehr so hoher Ausländeranteil und auch Armut. Bettenhausen war mehr diese Arbeiterstadt. Und der Filmladen machte damals auch auf und das kam von Leuten, also auch witzige Leute, keine Frage, die auch an der GHK waren, also an der Hochschule unten, aber in der sogenannten Voss-Klasse. Und die Voss-Klasse konnten wir wieder gar nicht leiden, weil das waren so Marxisten, ziemlich harte, während wir mehr so die Zyniker waren. Und deswegen kann ich dir darüber nicht viel berichten, außer dass es die gab. Und ich war, glaube ich, in meinem Leben ein, zweimal sogar drin und habe da mir irgendeinen Film angeguckt. Du hast mir auch noch eine ECR-Single-Kassette mitgebracht, wo auch die Helden nochmal drauf sind mit dem Song Mädlein, den wir ja schon das gehört haben. Das kennen wir schon. Ja. Aber vielleicht ist auch noch was anderes auf der B-Seite. Jeder gegen jeden. Vielleicht können wir das nochmal... Der Titel verspricht viel, aber ich habe keine Ahnung. Versuchen mal reinzuhören, weil ich doch den Sound von Kassette auch noch sehr mag. Ja. Und doch noch gesehen habe. Ich habe noch andere Fanzines gewälzt und ihr seid auch in dieser Kassettenszene dann durchaus rezipiert worden als Label. Ja. Iron Curtain war dann durchaus auch so ein Es gab Teil eben, von so irgendwann gab es eben Kassetten, die nur 3 Minuten lang waren auf jeder Seite. Ich weiß gar nicht, wer das ausgegraben hat. Aber das war natürlich eine geniale Kassettenlänge, ne? Versuchen jetzt mal experimentell diese Kassette zu starten, denn mit Kassetten, die muss man ja eigentlich auch immer zurechtspulen. Wir gucken mal, ob das jetzt in diesem Falle auch tatsächlich zu unserem Zufriedenheit oder ob sie könnte so auch genau am Ende sein, logischerweise, ja, weil ich hatte sie, glaube ich, auf das Mädlein gespult. Also okay, musste sie einmal kurz schon zurückspulen. Das Mädlein, geht schnell. Das Mädlein, okay, genau. Ja, wir können ja. Ich quatsche so lange weiter. Provisorisch auch nochmal einen der Hits, der vielleicht auch ein bisschen was mit der Gegenwart zu tun hat, von der B-Seite der BRD-DDR, nämlich diesen ersten Song der DDR-Seite spielen, der vielleicht auch ein bisschen dann eine Überleitung zur Gegenwart. Ja. Nämlich der Song Die Russen kommen. Oh geil, ja. Sehr schön. Schon da. Ja, es war damals auch so ein bisschen eine theoretische Bedrohungslage, aber so ganz praktisch hat man natürlich nicht so. Es war eine permanente. Ne? Also, es war wirklich kalter Krieg, Notstandsgesetze und was weiß ich. Das war ja auch vor den SS-20 und Pershing 2. Man hat eben immer diese Legenden darüber gehört, dass da irgendjemand am roten Knopf sitzt und dass die Leute vielleicht auch nicht so vertrauenswürdig sind, die da am roten Knopf sitzen. Ja, es gab, und man gab so zumindest diese tiefe Verunsicherung, ne? Und das wurde eben dann von Löwenthal und Schnitzler nochmal irgendwie gehoben, und wenn du dann Bild-Zeitung jeden Tag gelesen hast und so, dass die haben, wir selber, weil wir es gewohnt waren, hatten da irgendwie gar kein Problem mit. Aber ich denke, der Rest der Welt hatte schon ein Problem. Auf der Platte heißt es, dass ihr auch noch jemand aus Russland da integriert habt mit in euer Neues Deutschland-Team. Stimmt das? Oder war das dann einfach die Stimme von... Da haben wir irgendeine Stimme wahrscheinlich genommen. Wir haben ja auch in so einem anderen Lied haben wir irgendwie die Hymne der DDR mit rein verknuselt. Ne? Also uns ging es eigentlich immer da um diesen komischen, wabernden DDR, Huhu, Hilfe, Russland, Kalter Krieg, was weiß ich. Es war auch so collagenhaft, so ein bisschen in dem Gespräch mit Dietrich Dietrichsen wird eben auch Dada so ein bisschen angeführt als Inspirationsquelle. Und das Collagenhafte ist dann natürlich auch naheliegend halt eigentlich, dass man, ja, also ich meine, es war auch vielleicht ein naheliegendes Ding, wenn man Punk machen wollte. Ja, weißt du, das waren direkt Punk kann man es auch gar nicht. Also wir haben echt drauf verstanden, dass das Avantgarde-Folklore aus dem Zonenrandgebiet ist. So ästhetisch, ne? Klang es auch ein bisschen mehr nach No-Wave. Ich habe so viele so No-Wave-Sachen aus New York, die damals daher kamen. Und von der Ästhetik her klingt es natürlich mehr so nach diesen No-Wave-igen Einflüssen. Ja, das haben so wir auch gemerkt, wenn wir Konzerte hatten, sobald wir dieses Muskulatur hier, das war irgendwie so ein bisschen Pogo-mäßig, dann war in der war richtig was los, aber wenn ZZ-Zonenzug lief, dann haben die meisten das nicht verstanden, worum es geht. Ne? Was habt ihr selber damals für Musik gehört eigentlich? Ich meine, da war natürlich diese Szene, die damals sehr lebendig war, aber habt ihr alles gehört, was oder habt ihr? Also, ich weiß noch, wir waren irgendwann in Berlin und kamen zurück mit Die Kleinen und die Bösen von Duff, weil in Kassel konnte man natürlich auch solche Platten nicht kaufen, ne? Da musstest du auch nach Berlin. Und noch eine Joy Division. Und ich hatte aus meiner Göttinger Zeit noch Suicide und Stooges. Ne? Und das war irgendwie eine ganz gute Mischung. Ne? Also Suicide, das war diese, und da war so diese Elektronik, die uns auch ziemlich fasziniert hat, weil damals konntest du dir überhaupt das erste Mal einen Synthesizer leisten. Ne? Das war vorher ein unerschwingliches Instrument, und plötzlich gab es von Korg so für einen knappen Tausender Synthesizer zu kaufen. Das war schon mal super interessant. Und zum anderen waren natürlich Ramones oder, also ich stand auch sehr auf die Vibrators, sowas, ne? Aber eigentlich querbeet, per Übü. Haben es die gab Bands eher Songs, die du nicht mochtest, ne? Und es waren immer mehr diese NDW-Songs, ne? Wo du dachtest, ach du lieber Gott. Haben so Londoner Bands aus der Frühphase, ich bin ein großer Buzzcocks-Fan, damals in Kassel halt gemacht manchmal, oder war das doch eher dann zu klein um solche Bands? Wenn sie sich überhaupt ins Zonenrandgebiet getraut hätten, hätte es keinen Laden gegeben, wo annähernd vielleicht mal 100 Leute dann geguckt hätten. Das war wirklich, also in den 80ern, das waren wirklich 30 Leute in Kassel. Mehr waren das nicht, ne? Und das wurde dann über Spott und Kensington und Salzmann und plötzlich Documenta und so, da kriegte das plötzlich so einen Hype. Aber als wir das gemacht haben, war das wirklich, es gab den Aufschwung. Das war so eine kleine Pinte, wo vielleicht 50 Leute reinpassten, und da haben wir uns getroffen. Was war der Aufschwung? Vorher hieß er Plantage, sonst gab es eh nichts. Und dann fing aber auch hier ein Banana und Monroe's Park. Wo war das Aufschwung? Wo war der gelegen? Da war Wilhelmshöhe Allee direkt gegenüber der Engschule. Ach, da, bei der Engschule. Ja? Okay. Und da, das war eigentlich der einzige Laden, wo du hin konntest. Ja? Gab es eigentlich irgendwann so eine Entwicklung? Es gab es ja in vielen Städten, und in Kassel wäre das an so Gruppen vielleicht wie Maniacs, die kamen, glaube ich, aus Rothenburg, eigentlich haben so Anarcho-Punk eher. Gab es dann irgendwann auch so eine Entwicklung, dass es dann euch gab, so experimentellere Punk-Verständnisse und dann so Polit-Punk, Slime gab es ja dann auch schon zu der Zeit halt. War das was, was euch beschäftigt hat? Oder war dann Kassel doch zu klein? Da waren vielleicht dann doch alle eher zusammen immer in, weil es eben nicht ja, so eine Spaltung gar nicht hergegeben hätte. Man merkt einfach, du bist 10 Jahre jünger oder so, ne? Hm. Es gab keine Medien, wo man sich hätte kennenlernen können. Ne? Und wir werden um den Teufel ins Verrecken nicht nach Rotenburg an der Fulda gefahren und die wahrscheinlich auch nicht nach Kassel, weil in Kassel war ja auch nichts los. Das heißt, um uns rum, überall war sicherlich was los, aber man wusste nicht voneinander. Und deswegen, das war ja eben hier TV After Midnight, war ja, das kann sich heute auch keiner vorstellen, um 12 Uhr war Fini im Fernsehen. Es das kam wirklich, es kam dann erst die Rundflüge über Deutschland, da waren also so langweilige Bilder. Und dann kam noch die Deutschlandfahne und die Hymne und dann war Sense. Und es gab ohnehin nur 3 Programme. Und in diesen 3 Programmen gab es mit Sicherheit keinen Underground oder irgendwelche Infos oder irgendwas. Es gab kein freies Radio. Das ging ja alles erst los. Ne? Hm. Das heißt, eigentlich ist jeder im eigenen Saft geschwommen zu der Zeit. Das ist auch nochmal so ein Übergang vielleicht halt zu sowas wie Community-Media. Du hast da schon auch das angesprochen. Also deine Schwester Sabine hat dann den ersten offenen Kanal in Ludwigshafen mitbegründet auch. Und auch so Ansätze dazu gab es dann schon sogar im Messinghof, da gab es so ein Bürgerfernsehen, das Stadtteilstudio Bettenhausen, das war aber, bevor es eigentlich richtig Wirklichkeit werden konnte, oder? Ja, also wir hatten politische Diskussionen und sowas und unter anderem eben auch über den Fortbestand oder was passiert mit dem Fernsehen. Und da war aus Düsseldorf Peter Kolb, so ein Videokünstler da und auch der Lothar Weyrich oder so, der war von der CDU, aber war ein Verfechter. Da ging es darum, ob man offene Kanäle macht überhaupt erst. Ne? Und die Politik wollte ja eigentlich Privatfernsehen, also RTL und sowas durchkriegen und die dachten, bevor wir das machen und das akzeptiert wird, müssen wir erstmal ein Bürgerfernsehen installieren. Und Ludwigshafen war, soweit ich weiß, wirklich das allererste. Und wenn sowas zu unserer Zeit gegeben hätten, mein Gott, hätten wir euch beballert. Habt ihr was von Piratenradio eigentlich mitbekommen? Es gab Radio Dreieckland in Freiburg und auch in Kassel zur Dokumenta gab es wohl mal aus dem New York heraus so eine Art Piratenradio-Sache das von Künstlern. Ja, gab's da. Ja, aber eigentlich gab es da irgendwie, ich weiß nicht, da war man noch eher Hippie und kiffte rum. Da gab es irgendwie in der Nordsee schon so ein Schiff. Wo immer von gesendet wurde, bis das irgendwann auch komplett gekapert wurde. Also, das war auch für John Peel dann so. Ja, es gab immer die Versuche, aber definitiv konntest du über Fernsehen oder Radio konntest du dir keine Insider-Infos holen. Ne? Das war nur allgemeines Rumgeplänkel. Piratenradio war ja auch dann zu stark kriminalisiert, als dass es hätte wirklich so. Ja, in Frankfurt gab es so Versuche halt oder in vielen Städten in Münster. Ja, böse. Und es war ja dann auch doch von der Post recht schnell dann immer eingedämmt. Ja, halt du kannst doch den Bösen keine Stimme geben, hör mal. Wir haben jetzt nochmal die Helden rausgesucht, die hatten wir auf einer Kassette, einer Single-Kassette. Auch so eine Art gutes Medium, glaube ich. Und das hören wir jetzt nochmal an. Direkt von Kassette. Ich hoffe, dass ich dir richtig gespult habe. Ah, da kommt er. Let's go. Jeder gegen jeden. Also das war die Gruppe Die Helden, ein bisschen an The Clash orientiert vielleicht. Und das hört man auf den späteren Platten. Die hatten auch so Maxi-Singles dann auf Iron Curtain nochmal später, auch 1985 nochmal eine Platte rausgekommen, die ich auch besitze. Dann noch mehr vielleicht auch diese Ausformung. Und ja, also wie gesagt, ich bin ja erst in der übernächsten Generation zum Punk-Interesse gekommen in Kassel. Das alte Spot war dann noch in der Nähe des Hauptbahnhofs, als ich da angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Da habe ich die Boxhamsters gesehen, zum Beispiel solche Gruppen. Oder mir dann so in so einem Plattenladen Lost and Found eine Platte namens Not Great for Great Men gekauft. Da waren so seltsame Sachen drauf wie die Sigmund Freud Experience mit Pretzel Göring oder die Echolets waren da auch mit drauf. Ist das dann bei dir weitergegangen? Hat es dann irgendwann aufgehört? Hast du dich oder hast du dich weiter für Konzerte und so interessiert dann? Bei mir hat es komplett aufgehört mit plötzlich, ich will Spaß, ich gebe Gas mit Nena, mit da. Man war auch fertig mit dem Studium. Der Messinghof war auch irgendwie ein bisschen am Abkacken und dann ist eigentlich jeder so seines Weges gegangen. Und ich habe dann 30 Jahre lang in einer Veranstaltungsfirma, am Anfang als Angestellter, am Ende als Geschäftsführer gearbeitet. Und das war dann einfach das neue Projekt, eine Firma hochzufahren und klarzukriegen. Und bin eigentlich erst durch den Wolfram, der dann irgendwie 40 Jahre Punk in Kassel gemacht habe, wieder da zurückgekommen. Ich habe zwischendurch immer so Mitarbeiter von uns, so die jünger waren und irgendwie ganz witzig, habe ich mal gefragt, was kann ich für Musik, wo gibt's denn da was? Oder meinen Neffen. Und dann kamen immer Tipps, die waren auch ganz gut. Also was weiß ich, Rage Against the Machine oder wie die heißen. Ne? Das fand ich so ganz witzig. Aber nee, da hatte ich ein anderes Projekt am Laufen, da war ich raus. Ne? Und jetzt irgendwie wird es wieder ein bisschen spannender. Du hast auch neue Projekte jetzt. Es gab da so ein Benefizkonzert im Sandershaus, das wir schon erwähnt hatten, als Standort, wo früher das Kensington drin war, in Bettenhaus noch mehr oder weniger. Also das Sandershaus ist eine sehr geile Institution in Kassel. Da werden zum einen Flüchtlinge aufgenommen. Darüber finanzieren sie sich logischerweise auch, dass sie die oberen Etagen vermietet haben und unten im Subterrain gibt es so ein, ich weiß nicht, wie der Verein heißt, so ein Punkverein, gemeinnützig, und die veranstalten da Konzerte. Und vor 5 Jahren oder 2019 gab es da 40 Jahre Punk in Kassel. Und da habe ich dann den Wolfram das erste Mal kennengelernt. Und der ist Musikwissenschaftler und kann auch ganz toll Klavier spielen. Und da habe ich den gefragt, ob ich bei ihm Klavierunterricht kriege. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir uns eigentlich nur über diesen politischen Wahnsinn mehr unterhalten, als dass wir Klavier üben. Und dann kam mein Neffe irgendwann mit einem kleinen Sticker, kein Bier für Nazis, und dann hat es irgendwie mich so gejuckt, nochmal was loszulegen. Ich habe zu Hause oben, das ist ein alter Tanzsaal umgebaut, da habe ich noch ein paar Instrumente und einen alten Synthi und so. Ein bisschen Klavier hatte ich dann zwischendurch auch gelernt und dann haben wir einfach gesagt, nee, da müssen wir jetzt mal was machen. Und dann irgendwann war da ein Konzert, wo ich auch war, mit Die Strafe aus Mönchengladbach. Ziemlich tolles Konzert, was so ein Benefizkonzert war, quasi auch für, wo so eine Platte dann auch nochmal rausgekommen ist. Da waren auch noch andere Gruppen dann drauf aus dem Bates-Umfeld und der Wolfram ist also einmal Musikwissenschaftler, aber wirklich Punk irgendwie ganz von innen, und der hat dann eine Platte zugunsten einer ukrainischen Band, Beslat heißt sie, glaube ich, eine Punkband in der Ukraine, die kein Geld hat, eine Platte zu produzieren, logischerweise, hat er quasi diese Platte selbst finanziert mit Spenden und was weiß ich, also war wirklich akribisch tätig. Und das war dann die Release-Show dieser Platte damals, ne? Und ja, von denen ist jetzt auch einer mittlerweile an der Front und ein Freund ist gefallen. Also da merkt man dann, dass es doch irgendwie ernst geworden ist. Ne? Und ihr habt dann jetzt halt, wie gesagt, schon nochmal eine Benefizplatte aufgenommen, die Dilemmata-Hörspielplatte, so ein Punk-Märchen-Oper-Hörspiel, die Geschichte vom Dumpfsack. Was verbirgt sich dahinter? Ja, wie gesagt, wir haben irgendwie 3 Jahre lang mehr oder weniger geredet, statt Klavier zu üben, über was damals auf dem Kapitol passiert ist oder überhaupt Trump und AfD und dieses ganze Kuddelmuddel, was zurzeit herrscht. Und dann haben wir ein Lied gemacht, kein Bier für Nazis, und dachten, ja, schön. Aber ein anderes Lied ist uns nicht mehr eingefallen, außer so ein paar kleinen Ideen oder so. Und dann fiel mir eine sehr, sehr alte Platte von Insterburg und Co. ein. Unterm Apfelbaum oder so heißt die. Die hatte ich mit 12 Jahren oder so gehört. Und dabei waren auch viele Geschichten zwischendrin verpackt. Also es war nicht eine reine Platte, wo Musik drauf war. Und dann habe ich dem Wolfram die mal vorgespielt. Und der fand es auch ganz witzig. Und dann haben wir mehr oder weniger gesagt, okay, wir müssen einmal die Musik und was wir gut finden, da reinpacken. Aber irgendwie machen wir daraus auch so eine Art Märchen. Und dann war das eigentlich ein sehr kreatives Jahr, wo wir uns immer die Bälle hin und her geschoben haben. Und ja, da ist dann die Geschichte von Trumpelstilzchen raus geworden. Das hören wir dann natürlich auch noch, aber erst noch mal ein Stück von Neues Deutschland. Dann werden wir da überfaden. Zum Glück, ja, zu der Liebe. Also auch eine äußerste instrumentelle Vielfalt kann man da an dieser Gruppe Neues Deutschland erkennen. Wie ist diese instrumentelle Vielfalt denn zustande gekommen? Naja, man kannte halt mehrere Leute und irgendwo lag auch immer mal eine Tröte rum oder so. Und dann kam der Rainer Winkelfoss uns besuchen aus Berlin. Der hatte, wo hat der mitgespielt? Flucht nach vorn hießen die, glaube ich. Und der hatte eine Posaune, weil er jetzt Posaune spielen wollte. Und dann haben wir den halt gleich mitgenommen, dass er ein bisschen Posaune spielt. Und eines der großartigsten Posaunenparts, die ich kenne. Auf jeden Fall eine Platte, ich hatte das schon gerade gesagt, so, die mich an so die erste ZK-Platte erinnert, hat ja auch so eine extreme Vielfalt da so, also kein dogmatisches Verständnis von Punk auf jeden Fall, das da zugrunde gelegen hat. Du durftest ja auch jeden Krach machen, den du wolltest. Ne? Du konntest die Klospülung oder was, wenn ein Mikrokabel so lang war oder sonst was nehmen. Und du musstest auch kein Instrument beherrschen. Ja, jetzt haben wir diese Platte aufgelegt, die Platte Dilemmata, Geschichte vom Dumpfsack, eine Märchenoper, und da hören wir jetzt als nächstes rein, denn es ist schon 21.49 Uhr. Hört euch das mal an. Wie gesagt, eine Benefizsache ist das auch. Auch direkt von Schallplatte. Es war einmal ein weißer Mann. Weil er recht einfältig war, nannten ihn alle den Dumpfsack. Er hatte eine, wie er glaubte, wunderschöne Tochter mit üppigen Brüsten und dicken, kirschroten Lippen. Sie hieß Maria und hütete des Nachts seine Schafe. Als sie im Morgengrauen zurück in das gemeinsame Heim kam, sprach er zu ihr: Dumpfbacke, ich gehe jetzt auf ein paar Bier in den braunen Hirschen. Du machst hier alles hübsch und fein. Dann setze dich vor die Dubai-Tapete und besorgst uns mit dem Handy Knete, du Flunzerin. Sprach's, packte ein paar Dosen Bier und die Zeitung, deren Namen man nicht sagen darf, in seinen Sack und trottete rechtsschwenkt Marsch los. An den vier Blocks vorbei und dann an den verhassten Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Auf dem Dach dieses alten Häuschens prangten 7 rote Zipfelmützen und eine rote Kappe. Drinnen saßen stehend ZwergInnen, lachend, in Gesang vertieft. Denn ganz allein in die Luft gehen, dachte sich der Dumpfsack, griff nach der nächsten Dose Bier und stampfte weiter. Gleich neben dem Häuschen aus Pfefferkuchenfein stand ein riesengroßer Tower. Dort bauten einige seiner Kameraden an einer Mauer, die zwischen den Häuschen und dem Tower stand. Noch rasch vorbei an der Dönerbude. Nein, Ali, heute keine Bockwurst, heiße, die schmeckt immer nach Scheiße. Und schon bald vernahm er das wohlbekannte Gegröle aus dem braunen Hirschen. Dumpfsack öffnete sich eine weitere Dose Bier. und trat ein. Der Friederich, der Friederich, der macht jetzt auch auf Populist. Nur Lanz und Söder sind noch blöder. Nur Lanz und Söder sind noch blöder. Der Friederich, der Friederich, der macht jetzt auch auf Populist. Nur Lanz und Söder sind noch blöder. Nur Lanz und Söder sind noch blöder. Viele Biere. Später. Der Tag neigte sich schon dem Untergang zu, machte sich der Dumpfsack auf den Heimweg. Mach Schluss. Ziemlich aktuelles Material, was ihr da verfahren habt, auf jeden Fall. Ja, ja, wir hauen uns schon immer auf die Schenkel, weil wir wollten es erst zur Trump-Wahl haben, dann wollten wir es zur Bundestagswahl haben. Und weiter später in diesem wunderschönen Märchen verbünden sich auch Zar Wladimir, der auch mitspielt, und halt Trump mit Stielchen, was ja jetzt auch gerade passiert. Also es ist hochaktuell und wir hatten viel Spaß. Ja, die Zeit ist auch verrückt genug, um halt sowas dann genau wieder auch als Realität wieder zu spiegeln, was man sich da als überlegt. Ja, es ist alles aus dem Ruder. Es ist alles aus dem Ruder. Ich wollte gucken, wie der Grenzverlauf zwischen in der DDR und BRD damals war. Und dann habe ich gesehen, die Wahlergebnisse, puff, da hatte ich sie. Da hat man diese Karte. Die Grenze. Dann. Aber wir sind hier in einem kleinen roten Wahlbezirk Leipzig 2. Ja. Geil. Und ihr müsstet euch jetzt nur noch den antifaschistischen Schutzwald drumherum bauen. Ja, die Partei hat das, glaube ich, schon als Partei beantragt, hier so einen Schutzwald das herauszutrennen. Dann hätten wir eigentlich alles wieder. Ihr wärt ringsrum, wär dumpfe, graue Masse und ihr wärt der Stern. Und das ist super. Du hast noch von der B-Seite ein Stück rausgesucht. Ja, das allerletzte, weil witzigerweise haben wir dadurch viele Leute wieder kennengelernt oder ich kennengelernt. Wolfram kannte sie schon, zum Beispiel der Axel Kort von Wieso. Der spielt in unserer Geschichte den Pogo Feten. Dann war der Eham Ahmad, den kennen den einen oder andere aus dem Fernsehen. Der hat in Syrien in Homs sein Klavier mitten in die Walachei gestellt oder vielmehr da in die Trümmer und hat den ganzen Tag von morgens bis abends Klavier gespielt. Dann noch der ehemalige Gitarrist von Bates, Armin, schlag mich tot. Warte, ich sag's dir, wie er heißt. Sehr wichtig. Und? Armin Beck. Ja, ja. Ne, und die haben alle mitgemacht und insgesamt hatten wir jetzt, als wir die Release-Party hatten, waren die Hälfte krank, weil unheimlich viel Grippe war, aber es hätten eigentlich 37 Leute auf die Bühne gepasst und das hat Spaß gemacht. Im Januar wurde das im Sandershaus in Kassel präsentiert. Wo kann man die Platte dann herbekommen jetzt, wenn man die Die kommt aus der Pressung nächste Woche und dann kann man die bei punk.de bestellen. Und der gesamte Erlös geht an die Volksverpetzer. Also wir wollen da gar nichts mit verdienen. Weil das sind echt arme Schweine, die müssen sich von morgens bis abends mit dieser Scheiße befassen und Comments abgeben und kämpfen um ihre Gemeinnützigkeit, die jetzt wahrscheinlich endgültig weggeblasen ist. Also nee, solche Leute muss man unterstützen. Dann bedanke ich mich sehr bei Peter Hartmann, der hier, wie gesagt, Neues Deutschland, die BRD-DDR-Platte vorgestellt hat und auch weitere Dinge aus dieser tiefen Geschichte herausgezerrt hat ans Licht. Wir hören nochmal jetzt das Stück von der Platte und damit verabschieden wir uns auch aus dieser Sendung. Macht gut. Thank you. Freiheit aus den Angeln hebt. Uns ist heut ein Sieg gelungen. Zeit wird's, dass ihr euch erhebt. Hoch